das hohe Gut nun auch fürs niedere Volk. Das war Rundfunk. Das waren die Vorläufer des Hörspiels in Sendereihen zusammengefasst.